0800 220 5050. Eins live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unsere letzte Sendung vor der kleinen Osterpause. Und die beginnen wir mit einer freien Ausgabe. Heute die ganze Sendung über freie Themenauswahl. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist Carsten. Und Carsten ist 47. Guten Morgen, Carsten. Guten Morgen, Domian. Weswegen rufst du an, Carsten? Und zwar habe ich kurz vor Weihnachten erfahren, dass meine Tochter missbraucht worden ist von ihrem Stiefbruder. Mhm. Und wie soll man damit umgehen? Wie alt ist die Tochter? Die Tochter ist jetzt 19, die war damals 12. Das hat sie mir jetzt kurz vor Weihnachten erzählt. Und wie alt war damals, als deine Tochter 12 war, wie alt war der Stiefbruder? Der Stiefbruder, der ist 17 gewesen. 17? Mhm. Ja. Wie hast du das jetzt erfahren? Das hat sie mir selber erzählt. Sie hat sich jetzt mir anvertraut. Und das war jetzt kurz vor Weihnachten. Gab es einen Anlass oder? Nee, auf einmal hat sie gesagt, ja, der hat mich damals missbraucht. Und eigentlich rausgekommen ist das, ihr Freund, der jetzige Freund, den sie hat, da waren die intim und da hat sie auf einmal irgendwie gesagt, ich kann nicht mehr. Und da ist sie dann an diese Situation erinnert worden. Und der Freund, der war auch ganz perplex. Dann hat er sie wahrscheinlich dazu überredet, dass sie mir das erzählt. Ja. Wie war die Situation damals, als deine Tochter 12 Jahre alt war? Wo hat deine Tochter gelebt? Bei der Mutter. Also wir sind ja geschieden. So habe ich es mir fast schon gedacht, ja. Ja, und ihr neuer Mann, der hat den Sohn mit in die Ehe gebracht. Aber der lebt auch bei der Mutter und dann war der immer zu Besuch da. Ja, verstehe. Weißt du, hat deine Tochter dir das genauer erzählt, ob das einmal passiert ist oder öfter? Sie sagte so, das sollte öfters passiert gewesen sein. Angeblich musste sie ihn da erst intim anfassen und berühren und dann oral. Und dann hätte er angeblich einen gelben Sack genommen, wie ich ja sehr merkwürdig finde, und hätte sich dann an ihr vergangen, weil er kein Kondom hatte und so weiter. Also ich meine, das ist eine Geschichte, dass... Das ist ja merkwürdig. Ja, merkwürdig fand ich das auch. So einen alten Müllsack, also was heißt alt, ein Müllsack? So einen gelben Sack halt, so hat sie mir das erzählt. Ja, und gut, ich meine, ich weiß, wer das ist, ich weiß, wo der wohnt und ich weiß, wo der sich aufhält. Die Gedanken waren natürlich da, ihn dann zur Rede zu stellen, aber ich weiß nicht, ob das gut gewesen wäre. Weil ich war da ziemlich auch im Bass und dann habe ich gesagt, wende dich nochmal an den Weißen Ring oder such dir so eine Opferhilfe, mit dem du dann drüber sprechen kannst und die dich betreuen. Das hat sie auch gemacht und jetzt ist sie bei diesem Wildwasserverein. Und ich weiß nicht, ob ich mich da auch mal melden sollte, wie ich meine Tochter da unterstützen könnte, ohne dass ich ihr schade. Carsten, noch ein paar Fragen zur Vergangenheit. Hast du damals, ich gehe mal davon aus, dass du, wenn ihr auch getrennt wart, du und deine Partnerin, dass du regelmäßigen Kontakt zu deiner Tochter hattest? Ja, alle 14 Tage war sie bei mir. Ja, ist dir damals irgendetwas aufgefallen an deiner Tochter, wenn du von heute sehr genau hinguckst in die Vergangenheit? So eigentlich nicht, weil sie war eigentlich immer ruhig und zurückhaltend. Aber sie hat sich dir auch nicht ansatzweise anvertraut, nee. Also dass sie irgendeine Andeutung gemacht hat, die du vielleicht nicht so ernst genommen hast, gar nichts. Nee, aber da war sie 5 und er war 10, da ist schon mal was gewesen. Und da musste sie ihn auch so anfassen und berühren und das hat sie mir aber erzählt. Und daraufhin habe ich die Mutter angerufen. Also und deine Ex-Frau. Ja. Und die ist damals aus allen Wolken gefallen. Ich sollte nichts machen, ich sollte nicht der Polizei erzählen und nichts weiter machen. Sie klärt das. Ja, gut, sie hat das geklärt. Ja, was heißt geklärt? Was hat sie gemacht? Sie redet mit ihm. Hat sie mit dem geredet? Sie hat mit ihm geredet und meine Schwester, die hat dann damals auch zu zu ihm gesagt, als wir sie dann wieder zurückgebracht haben, du entschuldigst dich jetzt bei meinem Patenkind. Mhm. Und aber hat er auch gemacht, aber ohne sie anzugucken. Mhm. Und da war eigentlich so auch erstmal alles ruhig. Und aus dem Grunde glaube ich ihr die Geschichte, weil sie 12 war, dass da was gewesen ist. Sie hat auch damals deiner Ex-Partnerin nichts gesagt, also ihrer Mutter, als sie 12 war. Nee. Hat sie jetzt zum ersten Mal über die Sache bei dir gesprochen? Ja, das war kurz vor Weihnachten. Und ihrer Mutter hat sie das dann auch erzählt. Und darauf sagte die Mutter, du willst mir bloß mein Glück kaputt machen. Weil die ist jetzt ja mit dem auch verheiratet, mit dem Vater von dem. Das ist ja eine merkwürdige Reaktion der Mutter. Ja, das fand ich auch. Eigentlich muss man als Mutter doch erstmal das Kind sehr ernst nehmen. Normal schon. Vor allen Dingen, wenn sogar schon etwas mal passiert war, als die beiden noch viel kleiner waren. Richtig. Eigentlich muss sie doch da, wo sie in dem Haushalt war, also da der Ex-Frau, extrem alarmiert gewesen sein, wenn der Junge, der damals 10 war, mit dem kleinen Mädchen schon so ein bisschen was in diese Richtung gemacht hat. Ja. Da hätte sie doch 10-mal genauer hingucken müssen. Normal schon. Das heißt, sie glaubt jetzt deiner Tochter, eurer Tochter nicht? Nee. Wie geht denn eure Tochter, deine Tochter damit um, dass die Mutter sowas sagt? Ja, sie ist natürlich auch enttäuscht. Ich gehe jetzt davon aus, dass es stimmt, und dann stelle ich mir das als sehr schlimm vor für das Mädel. Ja, also fallen gelassen, kannst du sagen. Ja. So, jetzt finde ich aber erstmal gut, was du gemacht hast, Carsten. Du hast dich erstmal zurückgehalten und bist nicht an den Typ rangegangen. Das finde ich sehr richtig so. Du hast deiner Tochter geraten, sich an den Weißen Ring oder wen auch immer zu wenden, und sie ist jetzt bei Wildwasser. Das ist eine Selbsthilfeorganisation, ein Hilfsverein für missbrauchte Menschen mit sehr gutem Ruf, soweit ich das beurteilen kann. Genau. Da ist sie schon mal in guten Händen, finde ich. Ich hatte ja schon mal so also ich gucke ja auch eigentlich deine Talksendung, die gucke ich auch sehr gerne. Mhm. Weil du hast immer interessante Themen, und da war ja damals auch mal eine Frau gewesen, die missbraucht worden ist. Ich weiß nicht, das vor ein paar Wochen war das. Und die hat auch erzählt, dass sie bei Wildwasser gewesen ist. Und daher kannte ich Wildwasser auch, dass die einen ziemlich guten Ruf gehabt haben. Ich würde mich an deiner Stelle, Carsten, weiter erstmal raushalten. Mhm. Es liegt jetzt daran, was deine Tochter will. Ob sie Anzeige erstatten will, was auch immer, ob irgendeine Aktivität gewünscht ist. Das muss von deiner Tochter ausgehen, finde ich. Ja. Vielleicht wäre es für sie auch gut, wenn sie in eine Psychotherapie gehen würde. Ja, sie ist in therapeutischer Behandlung aufgrund psychosomatischer Anfälle, Epilepsie. Okay, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das vielleicht von dem Erlebnis her vielleicht, weil es kann ja auch Trauma sein. Wichtig ist natürlich, dass sie es in der Therapie anspricht, das Thema. Ja, das hatte sie auch. So, dann würde ich sagen, kann man erstmal gar nichts machen. Dann sind alle Wege richtig jetzt eingeleitet. Mhm. Und auch wenn es dir schwerfällt, was ich gut verstehen kann, halte dich zunächst zurück. Ja. Das werde ich auch, ich könnte den Typen nehmen und würgen, aber ich mache mir selber die Hände schmutzig. Ja, das löst nicht das Problem, und du begibst dich auf ein Niveau, was so nicht in Ordnung ist. Nee, es geht jetzt in erster Linie um das Wohlbefinden deiner Tochter. Ja, und wie gesagt, sie ist ja jetzt auch bei diesem Wildwasserverein, und wir begleiten sie auch, und sie hat auch therapeutische Gespräche. Mhm. Und die begleiten sie auch zur Polizei, und was da jetzt auch ein Anwalt. Ach so, das ist schon eingefädelt mit Polizei und Anzeige? Ja, also die hatten zu ihr gesagt, dass sie sie begleitet, also dass sie da nicht alleine steht. Okay, gut. Und Carsten, ich werde mich auch mal an diesen Wildwasserverein wenden und fragen, wie ich ihr dann so weiter zur Seite stehen kann, ohne dass ich irgendwie Schaden habe. Genau, so kannst du es machen, und dann kriegst du eine ordentliche Auskunft, und ich finde alles sehr gut, und was du tun kannst, ist, dass du einfach für deine Tochter da bist, und dass sie weiß, da hat sie eine feste Stütze und der Papa ist da. Ja. Übrigens, wie hast du denn darauf reagiert, als deine Ex gesagt hat, die will mir nur mein Glück kaputt machen? Ich bin aus allen Wolken gefallen. Warst du mit ihr da auch zusammen in einem Raum, als sie das gesagt hat? Warst du anwesend? Nee, ich nicht anwesend. Das hatte sie selber erzählt, und ich habe auch die ganze Reaktion nicht verstanden, sag ich mal. Mhm. Und der Draht zu meiner Ex-Frau, der ist sowieso nicht so besonders. Also, verstehe. auch jetzt so mit Unterhalt und so weiter, das kläre ich alles direkt mit ihr ab. Okay. Carsten, also wie gesagt, ich finde erstmal alles so gut, wie es läuft und erkundige dich so, wie du es gerade gesagt hast, bei der Organisation und dann hoffen wir, dass es deiner Tochter allmählich wieder besser geht. Ja. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Und noch was ich sagen wollte. Deine Sendung, die ist echt super und ich bin jetzt das erste Mal eigentlich mal durchgekommen. Ja, das ist doch super. Gestern habe ich auch geguckt, da waren ja auch diese Jacqueline, die da mit dem Freund von dem Vater, glaube ich, jetzt irgendwie eine Bindung eingegangen ist, eine Beziehung eingegangen ist. Also, die hat alles richtig gemacht. Ja. Und sie sagt ja auch, Anzeigen braucht man den nicht mehr und der hat ja seine Quittung gekriegt. Ja. Dadurch, dass er so krank war. Ja, genau, diese häusliche Gewalt, die dann gleich danach kam gestern mit der Frau, also ich muss sagen, das sind starke Persönlichkeiten in meinen Augen. Ja. Lieber Carsten, vielen, vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir und deiner Familie. Gut, ich könnte mich ja vielleicht später nochmal melden, was dabei rauskommt. Sehr gerne. Wie lange machst du die Sendung noch? Bis zum 16. Dezember. Auf meinen Geburtstag. So, guck, siehst du. Kannst du es dir gut merken. Ja, also dieses Jahr dann oder was? Dieses Jahr, genau. Mhm. Gut, alles klar. Gut, Carsten, mach's gut. Ich wünsche dir weiter alles Gute und... Dankeschön. Tschüss. Mach weiter so. Ja, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist die Anna. Anna ist 50. Guten Morgen, Anna. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Anna. Ja. So, weswegen hast du angerufen? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Fang irgendwo an und dann schaffen wir beide das schon. Also es geht darum, dass ich operiert worden bin. Also es begann bei einer Weisheitszahnentfernung. Eine Weisheitszahnentfernung, ja? Ganz genau. Anna. Wann war das? Wir sind 26.01.2015. 2015. Mhm. Genau. Und ich wollte nur sagen, dass sich mein Leben um 180 Grad geändert hat. Und ich stand immer sozusagen auf der Sonnenseite. Mir ging es gut. Und ja, was soll ich sagen? Es hat... Also es begann also mit dieser Weisheitszahnentfernung und das, ich wurde dreimal operiert. Dreimal? Am Kiefer, ja. Mhm. Ich habe keinen Geschmack, ich habe keinen Geruch. Und das heißt, da ist ein... Meine Beziehung ist zerbrochen. Da ist ein OP-Fehler passiert. Also es ist vermutlich ein Behandlungsfehler, aber ich habe zurzeit keine Kraft, das geltend zu machen. Das heißt, du hast keinen Geschmackssinn und keinen Geruchssinn mehr. Das ist schrecklich, ja. Das ist schrecklich, das glaube ich. Nein, und 14 Wochen verdrahtet zu sein. Der Mensch kommt mit offenem Mund auf die Welt. Und ich weiß nicht, ich habe mich komplett verändert. Ist denn das, ist die Wunde denn verheilt? Nein, ich muss nochmal operiert werden. Es muss nochmal operiert werden? Also, ja, das ist eine Knochentransplantation, also es, ja, so. Und ich wollte darf ich dazu fragen, was sagt denn der Arzt dazu, dass du den... Die Ärzte, ja, was sollen sie sagen, aber das Biologische, also ich meine, das Psychologische eher. Naja, das psychologisch ist das nicht, wenn man nicht mehr schmecken und riechen kann. Ja, das finde ich auch. Ich glaube, da... So Sinne, alles ist zerbrochen bei mir so. Also ich weiß nicht. Deine Beziehung, sagst du, ist zerbrochen. Deshalb? Genau, wegen einer Weisheitszahnentfernung, will ich nur damit sagen, hat sich alles um 180 Grad gewendet. Und ich bin in einer Situation, ich war sehr tapfer, wirklich. Aber an einem Punkt mittlerweile gelangt, wo ich sage, ja, dass ich jeden Tag weinen muss und mir geht's nicht gut. Wie lange warst du denn mit deinem Partner zusammen gewesen? Wir haben uns im August 2014 kennengelernt und 5 Monate später wurde ich operiert. Das war also eine junge Liebe noch, sozusagen noch frisch und durch diese Krankheit ist diese Beziehung meiner Einstellung zerbrochen. Warum glaubst du, dass die... Warum sie zerbrochen ist, das kann ich ganz kurz sagen, weil zum Beispiel, man geht zum Beispiel essen zusammen. Das konnten wir nicht, man frühstückt zusammen. Das ist ja eine gewisse Kultur. Und normal, ja. Und wenn man so Magensonde hat, durch die Nase einen Schlauch und nicht ein Brötchen gemeinsam essen kann, Punkt 1. Da gibt es auch verschiedene Dinge. Also, na gut, das kann ich schon verstehen, dass man dann nicht so funktioniert. Aber ich kann es überhaupt nicht verstehen. Dass der Mann mich verlassen hat? Ja, ich kann es nicht verstehen. Man ist doch mit einem Menschen nicht nur zusammen, wenn der Mensch funktioniert, sondern man hält doch zu einem, wenn man ihn liebt, auch wenn schwere Zeiten da sind und wenn jemand krank ist. Ja, aber Domian, andererseits habe ich Verständnis auch dafür. Und ich meine, Ich auch nicht, andererseits, sagen wir doch mal realistisch. Manche Menschen holen sich Zigaretten, sind 10 Jahre zusammen und so. Ich verstehe das, aber einerseits, und dann kommen sie nicht wieder. Also ich meine, das ist vielleicht kein Vergleich. Kannst du denn heute wieder Nahrung zu dir nehmen? Ja. Aber du schmeckst nichts. Aber ich schmecke nicht, nur ansatzweise, also ab und zu. Ein Hauch von Geruch kommt manchmal so, aber es ist nicht so, wie es war. Du hast gerade gesagt, es hat sich um 180 Grad alles gedreht. Mein ganzes Leben, ja. Was hat sich jetzt, ich meine, das ist schon schlimm genug, du hast deine Gesundheit verloren, du hast deinen Freund verloren. Ganz genau. Was hat sich noch verändert? Soziale Kontakte, also wenn man so krank ist, dann zieht man sich zurück. Es geht ja auch nicht. Also ich meine, wenn man den Mund nicht aufmachen kann, dann kann man nicht zusammen. Ich hatte früher gekocht, hat man sich getroffen. So meine ich. Und warst du berufstätig? Bitte? Warst du berufstätig? Ich war 7 Monate, bin ich ausgefallen. Mittlerweile bin ich jetzt berufstätig und falle jetzt wieder aus. Und das ist noch ein Problem. Das heißt, man wird, sage ich mal, sozusagen auf Durchreise im Büro betrachtet. Ja, sie fällt ja sowieso aus. Was machst du beruflich? Ich bin Prostituierte, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Nein. Ah. Nicht schockiert sein. Ich scherze nur. So. Beruflich bin ich so in Office. Ja, wie soll ich sagen? Ja. Also das heißt, soll ich jetzt sagen, wo ich arbeite? Arbeitgeber nennen? Nein, das will ich gar nicht wissen. Nur was du arbeitest. Bist du Kellnerin oder bist du... Kellnerin, nein. Also nicht im Gastronomiebereich, im Büro. Im Büro, okay. Genau, also, Büro. Okay, gut. Du hast es gerade etwas verwirrt mit der Prostituierten. Also das war ein Witz. Das war ein Witz. Hast du dich, Anna, durch diese ganzen Operationen am Kiefer auch äußerlich verändert? Absolut auch. Inwiefern? Insofern, dass die eine Gesichtshälfte einfällt, das fällt so ein. Das heißt, du musst dir vorstellen, mir fehlt an 2 Zentimeter am Kieferknochen. Und das verändert, Stabilität, also Kiefer ist sehr wichtig, die fehlt irgendwo und die eine, es verändert sich. Ich habe Menschen auf der Station gesehen ohne Kiefer. Die haben Karzinome, Unfälle, Auto. Und ich sage, das ist sehr operiert schlimm. Worden und ich setze mich auch mit der Krankheit auseinander. Hast du Zähne da, wo das... Nein, da, wo dann natürlich nicht. Und ich werde auch keine Implantate haben können. Warum? Ja, weil die Stabilität einfach nicht da ist. Und also nochmal im Klartext. Ja, da ist richtig Mist gebaut worden bei dir. Darum geht's nicht. Doch. Das hat man dir doch angetan. Ja, wie kommst du denn da drauf? Wenn du den Geruchssinn, den Geschmackssinn verloren hast, ist schon mal ein Fehler passiert. Nein, das ist irgendwie, man unterschreibt, ein Fehler ist, beginnt einfach Punkt 1, dass mein Zahnarzt mich falsch behandelt hat. Also er hat das nicht gesehen, den entzündeten Weisheitszahn. Er hat mir Kiefer und Massagen verschrieben. Also für Kiefer, also Knirschen. Moment, du musst ein bisschen langsamer sprechen, sonst verstehen wir dich nicht. Okay. Warum glaubst du, dass das kein Ärztefehler ist, was da passiert ist? Ich glaube das schon, aber ich meine, Behandlungsfehler, da kann kein Arzt zu. Das sind Menschen. Können Ärzte schon zu. Nein, sie machen das nicht absichtlich. Natürlich nicht, aber sie haben nicht richtig aufgepasst. Ich hab mich damit auseinandergesetzt. Also du nimmst das so hin? Ich nehme das nicht so hin, aber ich habe keine Kraft, das... Naja, verstehe. Du hast gerade so eine Bemerkung gemacht. Hat tatsächlich jemand zu dir gesagt, dass es psychisch bedingt, dass du nicht schmecken und riechen kannst? Nein, ich will damit, da hast du mich falsch verstanden. Ich habe nur gesagt, dass darunter nicht nur körperlich, das heißt psychisch, wenn man nicht zum Markt gehen kann, für mich psychisch, das hat keiner behauptet. Das ist einfach so ein Nebeneffekt. Das war 2015, aber mittlerweile, ja wie gesagt, jetzt eine Phase habe, dass ich, ja. Also Anna, was ich jetzt so höre, ist einmal, dass da ein großes körperliches Problem ist im und um um den Mundbereich herum. Ja. Aber auch ein seelisches Problem. Ja, das bringt es mit sich. Das so, bringt ja. es mit sich, genau. Und deswegen finde ich, das ist so, wo ich jetzt anfassen würde an der Geschichte, dass du dir da Hilfe suchst, dass du etwas stabiler wirst, damit umgehen zu können. Hast du da Überlegungen schon angestellt? Hilfe gibt es denn. Mir kann keiner helfen. Es ist definitiv so, wie es ist. Und ich muss nochmal ins Krankenhaus und ich muss mich nochmal einer Operation unterziehen. Mhm. Und vermutlich folgen noch andere. Weil okay, aber weißt du... oder Komplikationen können bestehen. Okay, aber was man machen kann, ist auf jeden Fall, dass du parallel zu diesen Eingriffen, chirurgischen Eingriffen und Behandlungen, von denen du gerade sprichst... meinst du mental irgendwie psychologisch? Genau, genau. Dass du aber wo kann man das denn machen? Ich dachte, mein Freund wäre da, aber er ist auch gegangen. Anna, dahingehend und diesbezüglich beraten wir dich jetzt im Hintergrund, was du da machen kannst. Da wird dir meine Psychologin, da bin ich sicher, ein paar sehr gute und konkrete Tipps geben können, was du unternehmen solltest. Ja, aber du hast mir eine klare Ansage gemacht, sage ich jetzt mal so. Diesen Mann, da gibt's keine Entschuldigung. Ich finde das nicht, aber er ist ja nun definitiv weg, ne? Ja. Das heißt, die Sache ist wirklich jetzt beendet. Es gibt keine. Nein, er hat Mitleid. Wahrscheinlich kommt er deshalb. Ach, er kommt doch nochmal wieder zu dir. Natürlich, ja klar. Ach so. Aber das ist eine Art und das tut noch mehr weh, wenn diese Gleichgültigkeit, nicht gleich Mitleid in den Augen oder so. Ich empfinde es so. Ja, es ist nicht mehr so, wie es war. Ich hatte jetzt das so verstanden, dass er ganz weg ist. Nein, nein, der ist nicht ganz weg. Mhm. Also. Ach, weißt du, Anna, wenn Mitleid ist nie eine gute Grundlage für eine Beziehung. Natürlich nicht, nie. Aber vielleicht ist das irgendwie von mir so interpretiert, vielleicht ist es nicht so. So, das ist genau so ein Punkt, den man auch in einer psychologischen Beratung genau mal durchleuchten kann. Nein, aber anhand, Domian, wirklich anhand seiner Handlungen kann ich das definitiv sagen, dass er sich entfernt, dass wir uns entfremden und das liegt an dieser Geschichte. Gut. Definitiv. So, das vertiefen wir jetzt im Hintergrund auch nochmal, liebe Anna. Dafür, ja? dafür bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder bei dir. Ja, danke schön. Alles Gute und toi toi toi wünsche ich dir. Ja, dir auch. Dankeschön, tschüss. Und John ist hier, John ist 27, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo John. Hallo. Was ist dein Thema? Mein Thema ist BDSM oder auch genannt Bondage. Ja. Erklär mal den Menschen, die so gar nicht mit dieser Szene vertraut sind, was das ist. Erstmal muss ich ein paar Sachen aufklären über BDSM. Es wird sehr in den Medien und in der Öffentlichkeit dargestellt, dass BDSM nur Lack und Leder ist. Mhm. Was falsch ist, BDSM ist eben Sadismus und Masochismus. Mhm. Zusammengemischt eben Schmerz und für den Masochisten und auch Schmerz geben für den Sadisten. Ja. Mit Lack und Leder, das ist nochmal eine ganz andere Schiene. Also wir reden jetzt, kurze Zusatzinformation, wir reden über einen sexuellen Fetisch. Richtig, das so. Ist ein sexueller Fetisch. Genau. Mhm. Ja, und hat, ich will nur sagen, hat nichts mit Lack und Leder. Gar nichts? Es gibt Subkulturen vom BDSM, ja. Zum Beispiel Femdom, eben, dass die weibliche Person der dominante Part ist. Da ist es manchmal üblich, ja. dass Kollege vorkommt, aber eigentlich nicht. So, wie bist du denn jetzt genau gestrickt? Ich bin gestrickt, ich bin dominant, ich bin der Dom. Du bist ein Herr? Ich bin ein Herr. Meine Partnerin ist eben die Sub, eben meine Sklavin in dem Sinne. Mhm. Und ja, hast du eine feste Sklavin, die 24 Stunden bei dir ist? Es ist meine Freundin eben, also wir leben auch zusammen. Mhm. Und deswegen, wir teilen sehr Privatleben und Sex, also es ist nur während dem Sexuellen. Ach so, deswegen wollte ich gerade fragen, ist das nicht kompliziert, in einer Liebesbeziehung zu sein und dann einen solchen doch eher bizarren Fetisch zu leben? Das heißt, ihr lebt den Fetisch nur in sexuellen Zeiten. Richtig, richtig. Aber es kommt auch sehr häufig vor. Also Wie habe ich mir das vorzustellen? Wie geht das dann bei euch? Also normal geht's bei euch zu Hause zu, völlig normal. Normal. Ihr kocht, ihr geht einkaufen, ihr putzt zusammen und ihr fahrt in richtig. Urlaub und so etwas. Richtig. So, aber wenn es dann zum Sex kommt, dann sind die Rollen anders. Beschreib mal, wie es dann losgeht. So, natürlich, sie ist der passive Part, heißt, ich bin der dominante Part und ich muss sie dominieren. Mhm. So, da geht es dann zu, wie zum Beispiel mit Kettenspielen oder da wir auch einen dafür ausgerichteten Keller haben, was sehr klischeehaft ist, aber wir haben das einen ausgerichteten Keller, wo eben auch Wandfesseln sind, wo man eine Person an den Handgelenken festmachen kann, mit dem Rücken zur Wand, mit den Beinen auch. Da eben durch verschiedene Arten von Verletzungen und Demütigung erstmal in Stimmung kommt und dann eben weitergeht, wie man zum Beispiel Seilspiele macht, indem man sich eben indem ich sie zum Beispiel an die Decke hänge, aber nicht natürlich mit dem Hals, das wäre ein bisschen, ne? Sondern mit der Arme, mit der Beine oder andere Positionen. Also du hängst sie zum Beispiel an die Decke im Keller. Richtig. Sie hängt dann nackt an der Decke. Richtig. Und was machst du dann mit ihr, während sie nackt an der Decke hängt? Sie hängt eben von der Decke, klebt ja nicht an der Decke, Spider-Man ist sie noch nicht, und dann ist sie natürlich auf der Höhe von mir und dann wird sie dann anal oder vaginal oder eben oral penetrieren. Hängt sie, ich kann es mir nicht genau vorstellen, hängt sie mit Füßen und Händen oben an der Decke? Richtig, also sie hat die Hände. Sie hängt wie so eine Hängematte quasi. Richtig, wie eine Hängematte. Ah ja, okay. Und das geht auch, das schnürt ihr nicht irgendwie das Blut ab oder dass sie da irgendwelche körperlichen Misslichkeiten erlebt, nein. Nee, also es kann natürlich sein, wenn man das Seil an einem ganz ungünstigen Platz platziert, dass es dann sein kann, dass man vielleicht mal einen Bluterguss oder so bekommt, aber Jetzt muss ich mal eben fragen wegen des Kellers. Du bist ja, ja. 27, noch relativ jung, 27. Ja. Habt ihr ein eigenes Haus oder schon ein eigenes Haus? Wir haben ein eigenes Haus, ja. Ah. Ich wollte nämlich sagen, im großen Mietshaus im Keller wäre das ein bisschen komisch. Das wäre durchaus komisch, ja. Ich glaube, die Mieter wären da nicht so begeistert. Das glaube ich auch. Kann das schon mal passieren, dass du dann deine Partnerin an die Decke hängst und erstmal gemütlich ein Bier trinken gehst um die Ecke? Also Bier trinken wäre jetzt ein bisschen lang, aber vielleicht mal so ein bisschen beobachten, so ein bisschen den Körper betrachten, so, keine Ahnung, mal 15 Minuten von gar nichts tun, einfach um diese Demütigung, die dann noch auf sie zukommt, ein bisschen verstärken. Also das Spiel ist, du bist absolut dominant und du und sie hat extrem Spaß daran, von dir gedemütigt und auch geschlagen zu werden im Rahmen dieser Rolle. Richtig. Und wenn ihr dann rausgeht aus dieser sexuellen Aktion, dann seid ihr ganz nur ein ganz normales, gleichberechtigtes Pärchen. Richtig. Das ist ja irre. Ich bin zum Beispiel auch ein Mann, der gern mal in der Küche steht und kocht. Also ich habe damit auch kein Problem. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn du da als der große Herrenmeister agierst im Keller mit Schwengeln und Peitsche und dann schälst du eine Stunde später oben die Kartoffel. Ja. kann durchaus kommen. Wie lange seid ihr schon zusammen? Das ist eine relativ komplizierte Geschichte. Ich hatte sie mit 20 über Freunde kennengelernt. Dann gab es ein paar Probleme in der Beziehung, eben auch mit anderen Leuten, die eben damit involviert waren. Und da gab es so manche Fehltritte. Und dann bin ich eben mit ihr auseinandergekommen. Und dieses Jahr, Anfang dieses Jahr, einen Tag nach Silvester, habe ich sie Gott sei Dank wieder getroffen. Wir haben uns ausgesprochen, versöhnt und sind jetzt seit neuestem Gott sei Dank wieder zusammen. Wie ist das denn in einer solch ungewöhnlichen Beziehung mit der Treue? Großes Thema. Ja, erzähl mal. Wir hatten erst den Status, dass es eine offene Beziehung ist. Heißt, oder eine semi-offene Beziehung. Dass eben, wenn mal ein Fauxpas passiert, falls sie mal, keine Ahnung, im betrunkenen Zustand von jemandem John, du musst mal irgendwie ein bisschen näher ans Fenster gehen, du bist nicht gut zu verstehen oder den Hörer irgendwie anders halten, das Handy anders halten. Das tut mir leid, ist das jetzt besser oder? Ja, aber red mal einfach drauf los und hoffen wir, dass es stabil bleibt. Okay, also es ist eben so, dass wir erst auf einem Semi-Stand standen, von wegen offene Beziehung oder nicht. Und es dann eben so, dass wenn sie jetzt zum Beispiel betrunken ist und von jemand anders sexuell befriedigt wird, dass es dann kein Grund wäre, Schluss zu machen. Mhm. Aber du bist in der Rolle der Herr. Und du kannst sie demütigen bis zum geht nicht mehr. Das heißt, du könntest als Herr doch auch sagen, also ich will jetzt, wenn wir im Keller sind, ich will dann noch zwei andere Mädels dazu haben und du hältst schön deinen Mund. Geht das? Ja, das geht. Gab's das auch schon? Es kam die Diskussion mal auf, aber wir haben uns beide dagegen entschieden, da ich lieber meinen Spaß an einer Person hatte, da ich dann meine ganze, sag ich mal, eine ganze Rolle auf diese Person projizieren kann. Mhm. Verstehe. Finde ich für mich angenehm. Was war bisher so das Härteste, was ihr gemacht habt, was du mit ihr gemacht hast? Das ist auch so ein Thema, wo viele Leute, wenn sie davon hören, erstmal denken, was ist das für ein Psycho? Messerspielchen. Messerspielchen? Richtig. Was heißt das genau? Im Sinne von Schnittwunden zufügen. Mhm. Wo? Wo genau? Also das kommt immer drauf an. Es geht Oberschenkel, Arme, Rücken, Brustkorb. Also es gibt wirklich also jeden da, Ort. Dann fließt ja schon Blut. Da fließt auf jeden Fall Blut, ja. Und da kann man sich auch mit der einen oder anderen Sache irgendwie infizieren. Oder da können Keime reinkommen. Das sind ja keine sterilen Messer, die du benutzt vermutlich. Doch, sind sterile Messer. Ich habe eben, ich achte, so komisch wie es sich anhört, sehr auf die Gesundheit meiner Partnerin, auch wenn es vielleicht kontrovers wäre. Mhm. Die Messer werden natürlich desinfiziert. Mhm. Nach dem Akt eben auch mit purem Alkohol gereinigt. Mhm. Also dass wirklich keine Infektionen währenddessen entstehen und auch die Messer liegen jetzt nicht auf dem Boden oder so, sondern werden auch auf Mikrofasertuch abgelegt. Und das alles. Ist deine Freundin schon Narben übersät? Meine Freundin ist nicht Narben übersät. Sie hat durchaus ein paar Narben. Ich würde sie jetzt mal vom reinen Messerspielchen auf 20 bis 25 schätzen. Gut, ihr seid ja auch noch nicht so lange jetzt zusammen und macht solche Sachen. Ja. Ist sie eigentlich in deinem Alter ungefähr? Sie ist auch 27, ja. Und habt ihr beide diese Leidenschaft, so will ich es mal nennen, schon länger? Das Lustige an der ganzen Geschichte ist, sie hatte sie schon früher als ich. Ich hatte eben nur die Interesse schon mit 15 entwickelt. Mhm. Mhm. Da muss es doch noch was Härteres geben. Ja. Das ist ja erstaunlich, so jung. Wo sind bei euch die Grenzen, John? Grenzen? Es kommt immer sehr darauf an, da BDSM auch für mich Kunst ist, gibt es kaum Grenzen. Was natürlich persönliche Grenzen von mir sind zum Beispiel Sachen mit Fäkalien, damit will ich jetzt nicht unbedingt was zu tun haben, auch mit Urin. Mhm. Also generell so Körperflüssigkeiten außer Blut und Spucke können gern im Körper bleiben. Mhm. Und für sie ist eben auch Fäkalien. Urin. Verstehe. Lieber John. Ja. Du hast uns ein bisschen aus deinem Privatleben erzählt. Sehr interessant. Sehr interessant. Dann grüße deine Sklavin, deine Freundin, herzlich von uns. Vielen Dank, ja. Und dann wünsche ich euch in eurer sehr ungewöhnlichen, bizarren Beziehung alles Gute, viel Glück und viel Spaß vor allen Dingen. Ja, und ich muss noch jemanden grüßen. Ungern. Ist okay, will? Ungern. Ja, weil ich möchte nicht, dass das eine Grußsendung hier wird. Dann sagt jeder hinterher, ich will auch noch einen grüßen, verstehst du? Okay, nee, kein Problem. Das ist nett, dass du es akzeptierst, John. Ja. Alles Gute und tschüss. Ja, danke. Ciao. Sehr anständig, sehr anständig. Wir haben es ja schon tausendmal erlebt, dass dann irgendjemand dann doch noch den Gruß rausbrüllt. John, ein Mann, ein Wort. Er macht's nicht. Karl-Heinz ist 60. Guten Morgen. Moin, Domian. Hallo, Karl-Heinz. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch mal, dass ich immer durchgekommen bin. Erstmal ganz großes Kompliment an dich und dein Team. Vielen Dank, sehr nett. Weil was ihr euch da manchmal anhören müsst und wie ihr damit gut umgehen könnt, das ist also schon Wahnsinn. Ich danke vielmals. Was ist denn dein Thema, Karl-Heinz? Mein Thema ist Darmkrebs. Mhm. Ich bin operierter Darmkrebspatient. Ja. Ich hatte im Jahre 2008 ein Rektum- und ein Kolonkarzinom. Daraufhin sind mir 50 Zentimeter Darm entnommen worden, also praktisch von knapp über dem Anus raus bis oben an den querverlaufenden Darm. Das heißt, du hast einen künstlichen Ausgang? Nein, den hatte ich nur vorübergehend. Ich bin im November 2008 bin ich operiert worden. Dann haben die mir den künstlichen Darmausgang gelegt, damit das alles, das andere alles in Ruhe verheilen kann. Und der wurde dann im Januar 2009 wurde der zurückverlegt. Karl-Heinz, wie ist damals der Krebs aufgefallen? Ich hatte im Anfang des Jahres hatte ich noch über 90 Kilo. Und ohne, dass ich an meiner Lebensführung irgendwas geändert hat, nahm ich kontinuierlich ab. Daraufhin bin ich dann mal zum Arzt gegangen. Wir hatten eine internistische Gemeinschaftspraxis, wo zwei Ärztinnen waren. Der habe ich mal alles so geschildert, auch aus der Familie raus. Das heißt, meine Oma ist 1962 verstorben an Krebs. Die hatte Speiseröhrenkrebs. Und mein Vater 1975 an Darmkrebs. Ja, die hat dann, die Ärztin, die hat dann Rumuntersuch gemacht, getan und kam auf keinen grünen Zweig. Dann war die in Urlaub und da bin ich dann bei der ihrer Kollegin gewesen. Die sagte mit mir, ja, sagte, Moment, Sie sind ja normal Patient bei meiner Kollegin und ich muss jetzt erstmal gucken. Dann hat sie im Computer nachgeguckt, was ich alles angegeben hat und hatte das gesehen, dass die Krebserkrankungen in der Familie sind. Ja, ja. Daraufhin hat die zu mir gesagt, ich schicke sie mal zur Magen- und Darmspiegelung. Das liegt nahe, genau. Und dadurch ist das aufgefallen. Hattest du das vorher noch nie gemacht? Nein. Nein. Und da war ich ja auch noch nicht in dem Alter, da war ich gerade 53 zu dem Zeitpunkt. Und normalerweise zahlen die Kassen ja erst ab 55 Jahren Stimmt. die Vorsorgeuntersuchung. Ja. Und das Kritische an Darmkrebs ist, das hat mir nämlich der Arzt dann erklärt, man merkt nichts davon, weil der Darm keine Nerven hat. Man hat keine Schmerzen und wenn man es merkt, dann ist es meistens schon zu spät. Richtig. Und dieser Darmkrebs, der entsteht ja aus Darmpolypen, die entarten. Ja, und das war bei mir, wie gesagt, an zwei Stellen der Fall. Ja, so. Und dadurch dann die OP. Ne? Die OP, 2008 war das. Ja. Wie geht es dir heute, 2016? Ich habe mich mit der Krankheit abgefunden. Man hat mir damals allerdings gesagt, da im Krankenhaus, nach der OP-Rückverlegung würde alles wie früher. Mhm. Das ist allerdings nicht. Ich habe also durch diese Operation eine Stuhlinkontinenz dritten Grades. Das heißt, ich kann mich also so gut wie nicht mehr aus dem Haus trauen. Ich muss ständig Einlagen tragen, das weil heißt, ich immer dafür rechnen muss, dass sich irgendwas rausdrückt. Ne? Der Schließmuskel funktioniert nicht mehr. Richtig. Das hat eine ganz, ganz, ganz unangenehme Geschichte natürlich, ne, wie man sich vorstellen kann. Das kann ich mir gut vorstellen. Und das kann man operativ nicht mehr regulieren? Nee. Definitiv nicht? Definitiv nicht. Nein. Das Einzige, was ich machen lassen könnte, wäre, dass man wieder einen Beutel anlegt. Aber das ist natürlich auch keine gerade angenehme Sache. Ne? Stimmt. Allerdings, genau das habe ich gerade auch gedacht. Vielleicht wäre das dann noch, könntest du damit entspannter leben als wie du jetzt leben musst. Naja, gut, ich meine, ich mache es jetzt immer so, wenn ich mal irgendwas vorhabe, dann gehe ich hin und esse mal einen Tag auf anderthalb vorher nichts, ne? Ja, um mir so auf diese Art ein bisschen zu behelfen. Ne? Aber das heißt, du hast immer Windeln an? Ja, also keine Windel, das ist so eine große Einlage ist das. Eine große Einlage. Ja. Und gehst immer, wenn du mal rausgehst, etwas verspannt raus wahrscheinlich, denn es könnte wieder passieren. Ja. Und dir gelingt es nicht, das vorher zu spüren, wenn es kommt, das zu erspüren? Sobald das hinten ankommt, sobald man so ein bisschen Druck merkt, ist es auch schon raus. Ja, genau. Das ist in der Tat sehr, sehr unangenehm und schränkt deine Lebensqualität enorm ein, glaube ich. Ja, ich bin seit der Zeit bin ich in voller Erwerbsunfähigkeitsrente. Ich habe vorher im Schichtdienst gearbeitet und kann man natürlich alles nicht mehr machen. Ne? Wie aber steht es jetzt mit der Erkrankung? Ist die Erkrankung, steht die still? Ist die im Griff? Ja, ich musste von 2009 an jährlich zur Kontrollkoloskopie. Und dann haben die sofort, wenn irgendwelche Polypen sich wieder gebildet hatten, wurden die gleich wieder weggemacht. Und weil das immer relativ wenig war, hat man, die letzte Koloskopie hatte ich im April letzten Jahres, hat man dann jetzt den Zeitraum auf 3 Jahre verlängert. Das heißt, du hast jetzt wieder noch 2 Jahre Ruhe. Ja, wobei das natürlich immer so eine Sache ist. Ich meine, ich bin auch in Facebook in diversen Krebsforen drin. Und ich lese da auch immer wieder, da haben Leute schon, was weiß ich, 5 oder 10 Jahre oder so was Ruhe gehabt und auf einmal tritt wieder was auf. Also die Unsicherheit ist natürlich immer da. Der Krebs damals war aber lokalisiert auf den Darm bei dir. Ja. Ja. Lebst du in einer Beziehung? Nicht mehr. Hat das damit was zu tun? Auch. Erzähl mal, warum? Ich habe durch diese OP, da sind Nerven verletzt worden, habe ich eine sexuelle Dysfunktion. Was natürlich für einen Mann auch eine sehr belastende Sache ist und für die Partnerin natürlich auch. Ne? Und das ist der Grund, weswegen ihr euch getrennt habt? Nein, nicht nur, da kamen auch noch andere Sachen dann dazu. Ah ja. Das war dann ein Risiko der Operation oder ein Fehler, ein Operationsfehler? Ja, das liegt ja alles sehr, sehr dicht zusammen, deinem Unterleib. Und da besteht dann immer die Gefahr, dass man da irgendwo einen Nerv verletzt und dass das nicht bemerkt wird. Und dann ist es natürlich vorbei. Ne? Das heißt, du machst den operierenden Ärzten keinen wirklichen Vorwurf? Ja, aber das ist wirklich ein Vorwurf. Ich meine, gefallen tut mir das nicht. Ändern lässt es sich nicht mehr. Ich muss damit leben. Ich habe mich mittlerweile damit abgefunden. War natürlich auch eine sehr belastende Geschichte. Ich habe 2010, habe ich mal im Dezember so ein Tief gehabt, dass ich einen Selbstmordversuch gemacht habe. Da kam meine Frau allerdings eine Stunde früher nach Hause, wie ich gedacht habe. Und hattest du Tabletten eingenommen? Ja. Ja. Und deswegen existiere ich noch. Ne? Ich wollte es gerade wirklich sagen, Karl-Heinz, da hast du ja nur einige Sachen jetzt wegstecken müssen. Du hast eine Krebserkrankung. Du bist komplett inkontinent. Deine Sexualität funktioniert nicht mehr aufgrund der Operation und deine Frau ist auch weg. Das ist ja schon sind heftige Sachen, mit denen man umgehen muss und umgehen lernen muss. Naja, klar. Wie geht es? Du wirkst aber sehr vital und sehr lebenszugewandt, habe ich so den Eindruck im Gespräch. Ja, also wie gesagt, ich habe mich mit der ganzen Geschichte jetzt mittlerweile abgefunden. Ne? Bleibt einem ja auch nichts anderes übrig. Ja. Aber ich kann nur raten, ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, dieser Monat steht unter dem Motto Darmkrebsmonat. Ich kann also wirklich jedem nur raten, der in der Familie Krebsfälle gehabt hat, auch wenn er dieses, egal jetzt in welcher Form, auch wenn er das entsprechende Alter noch nicht erreicht hat, sich mal mit seinem Arzt zu unterhalten, weil wenn solche Sachen sind, dann können die Ärzte hingehen und können einen auch mal vorher zur Vorsorgeuntersuchungen schicken. Genau. Und das wird dann in dem Fall nämlich auch von den Krankenkassen übernommen. Ah ja, okay, das ist ein Appell, finde ich sehr gut, sehr wichtig für die Darmspiegelung, für die Vorsorge, was gar nicht so schlimm ist und es kann sehr Schlimmes wiederum verhindern. Richtig. Normalerweise bei der Darmspiegelung das Unangenehmste, was man hat, ist eben, weil der Darm muss eben zu dieser Spiegelung, muss der komplett sauber sein. Man kriegt also so ein Abführzeug. Und das ist eigentlich das Unangenehmste an der Geschichte. Bei der Untersuchung selber, da kann man sich, wenn man das haben will, eine leichte Betäubung geben lassen. Da weiß man gar nichts von. Das ist in einer halben Stunde ist die Untersuchung erledigt. Ne? Karl-Heinz, ich danke dir sehr herzlich, dass du das Thema angesprochen hast. Und ich wünsche dir von Herzen weiterhin, dass du so mit dem Schicksal umgehen kannst. Und ich wünsche dir gesundheitlich natürlich alles Gute. Danke. Und ich finde es sehr schade, dass er Ende des Jahres aufhört. Ja. Und ich hoffe, dass dein Nachfolger das genauso gut und souverän macht wie du. Ich danke dir vielmals, Karl-Heinz. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. Also über einen Nachfolger kann ich nicht sagen. Das ist nicht meine Entscheidung, sondern die Entscheidung der Direktorin des WDRs. Da weiß ich aber nichts drüber, ob das geplant ist. So, hier ist Marion. Marion ist 65. Guten Morgen, Marion. Guten Morgen. Hallo Marion. Weswegen rufst du an? Ja, bei mir ist Dienstag auf Mittwoch die Nacht aus heiterem Himmel der Blitz eingeschlagen. Ach, in dieser Woche? Jetzt vor ein paar Tagen? Ja, ja. Wo hat es denn da geblitzt? Wo wohnst du denn? In welchem Bundesland? Ja, da, so dicht. Ich kam aus der Küche, ich ging ins Wohnzimmer, will mich hinsetzen und merke auf einmal, mein linker Arm wird irgendwie taub und auch geht vom Körper weg und wird immer dicker, immer dicker, immer dicker. Ich mein Mango, ich sage, was ist für mein Arm, der wird so dick, der wird so dick. Und ein Pochen da drin, der Puls, ich sagte, der platzt gleich, mir platzt gleich der Arm. Mein Mann kam, der ist nicht dick. Ich sagte, der wird immer dicker, der fliegt mir auseinander. Und dann merkte ich, das ging hoch, zur Schulter, im Nacken hoch. Ich sagte, mein Mann, bitte ruf einen Notarzt. Mhm. Ich hatte das Gefühl, ich kriege jetzt einen Schlaganfall oder einen Hirnschlag. War denn der Arm wirklich dick? Der war nicht dick. Der war nicht dick, aber du hast das Gefühl. Ich hatte das Gefühl. Ja. Ich traute mich selber gar nicht hinzugucken. Mhm. Ich sagte, der wird immer dicker. Der, nein, sagt mein Mann, der ist nicht dick. Dann habe ich geguckt, der war nicht dick. Aber, und ein Hämmern da drin. Das kann, als wenn der Puls, ich sag, mir zerreißen gleich die ganzen Adern. Ich sag, ich werd verrückt. Ja, mein Mann natürlich schnell einen Notarzt gerufen. Ja. Wie sie dann kamen, so vor 10 Minuten ging es sehr schnell. Und da ließ es auch langsam nach. Und wir unterhielten uns, ich kam an den Tropf, auf einmal der linke Arm, die drei Finger, kleiner Finger, Ringfinger, Mittelfinger, fangen an zu zucken, die ganze Hand, dann zum Ellbogen, zur Schulter, ich hatte den Arm gar nicht mehr unter Kontrolle. Mhm. Ja, da habe ich dann noch was gekriegt, weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall dann ab ins Krankenhaus. Aber wir klären das mal eben. Das hast du so im bildlichen Sinne gemeint. Der Blitz hat eingeschlagen. Das war kein wirklicher Blitz. Nee, kein wirklicher Blitz. Ich verstehe schon. Okay, so, nee, so nicht. Ja, du bist dann ins Krankenhaus gekommen. Ja, dann angemeldet. Ja, da haben erstmal 2 Stunden gewartet, bis sich einer um einen kümmert. Wie das so ist, oft? Ja, Naja, dann erstmal wieder erzählt, was muss ich alles wieder erzählen und dann wieder dieselben Tests mit mir gemacht, wie hier auch die Notärztin. Ja, ja. Ja, gut. Okay. Dann hieß es denn, dann gehen wir zum CT, machen wir Computertomographie. Ja. Naja, gut. Dahin. Und danach wieder mal fast 2 Stunden gewartet, bis dann ein Arzt kam. Immerhin haben die gleich denn die CT-Untersuchung gemacht. Ja, das hatte die Notärztin. Das ist schon mal ganz gut, ja. Die hatte denen das gesagt, besser mal, vielleicht ist was im Kopf. Naja, auf jeden Fall das auch gemacht. Und wie gesagt, nach 2 Stunden kam der nächste Arzt, dasselbe wieder erzählt, dieselben, alles wieder gemacht, gucken, können sie riechen, können sie schmecken und. Ja, aber wie gesagt, zur Tomographie. Erstmal so, der war dann vorher da, sagte, also frag da, ob ich hören kann und. Mhm. Ja, und dann zur Tomographie, dann zurück, wir haben 2 Stunden gewartet, da kam er dann wieder. Aber danach mussten die ja was gesehen haben, nachdem du in der Computertomographie warst. Anscheinend ja, so, er kam dann rein, ja, und da fing er dann an, aufzuzählen, was es sein könnte, erstens, zweitens, weiß ich nicht mehr, was er da gesagt hat. Drittens, ein Tumor. Ich sage, und das ist es? Ja, ein Hirntumor. Dann vorher sagte er noch für mich, warum haben Sie denn den Notarzt gerufen? Ich sage, entschuldigen Sie mal, ich war in Panik. Ich habe dann die letzte Stunde abgeschlagen. Ja. Ja, und dann sagte er mir dann, ja, ein Hirntumor. Davon hattest du vorher gar nichts gemerkt? Nichts, gar nichts. Bist du überhaupt nichts. Bist du jetzt im Krankenhaus noch? Nein, pass auf. Wie geht das jetzt weiter mit der Behandlung? Ja, pass auf. Und da sagte er dann so zweimal 3 Zentimeter groß. Normalerweise, dir fällt das hinterher zu Hause dann ein, dass du dann auch sagst, ist das arg groß, aber da denkst du in dem Moment. Nee, da ist man geschockt, klar. Du bist geschockt erstmal. Du musst erstmal einen Hirntumor. So, und dann meinte er dann, ob wir operieren können, also das wissen wir noch nicht. So, bleiben Sie die Nacht, bleiben Sie jetzt mal hier. Nee, inzwischen ging es schon auf 3:30. Nee, ich sag, dann fahre ich jetzt diese Nacht auch nach Hause. Ich sag, dann kann ich in Ruhe meine Sachen packen. Mein Mann hatte natürlich nur Notdürftigste eben in der Hektik. Ist ja logisch. Ja, und in der Nacht konnten die ja eh nichts mehr machen. Eben, konnte. Ja, das war natürlich zum Mal, falls wieder so ein Anfall vielleicht kommt. Ja, direkt da gewesen, klar. Aber ich sag, jetzt ist es schon fast 3:30. Ich bin um 7:00 wieder hier. Ja, unser Krankenhaus ist 10 Minuten entfernt. Was wollen die denn jetzt mit dir machen, Marion? So, pass auf. Na, da muss ich erstmal unterschreiben, dass ich auf eigenen Wunsch nach Hause gehe. Ja, ich komme auch morgen früh wieder. Naja, gut. Nächsten Morgen um 7:00 wieder hin. Da haben wir wieder 3 Stunden gewartet, weil sie kein Bett hatten. Naja, dann war es dann soweit. Ich kam ins Zimmer. Das Bett wurde gebracht. Ich packte meine Sachen aus. Gleichzeitig kam ein Arzt rein, den ich vorher noch nicht gesehen habe. Und der meinte dann, ich könnte nach Hause gehen. Oh, denke ich, nach Hause gehen? Also können Sie nicht operieren. Dann kam aber hinterher, da ich blutverdünnende Mittel nehme. Achso, dann geht das nicht mit dem Operieren gleich. Ja. Genau, die müssen 7 Tage vorher abgesetzt werden. Das heißt, die wollen dich jetzt bald operieren. Und dann hat er dann gesagt, dann kommen Sie am Dienstag wieder und am Mittwoch werden Sie operiert. Das heißt, nächste Woche? Ja. Also nächste Woche, Mittwoch, wirst du... Werde ich operiert. Wirst du operiert. Ja. Hast also du hatte er auf, ich dachte, den Arzt hatte ich noch nicht gesehen, es sollte ja auch noch ein MRT gemacht werden. Und er hatte ja auch nur das CT gesehen, aber hat er wohl entschieden, dass operiert werden kann. Weil dann an dem Tag, wie ich dann auch gehen konnte, sagte, gehen Sie jetzt noch runter, machen wir noch MRT, dann brauchen wir das nicht noch am Dienstag zu machen. Dann haben wir das Aufklärungsgespräch, dann haben wir da mehr Zeit für. So, Marion, jetzt hast du eine große Gehirnoperation vor dir. Ja. Da wäre allen Menschen, mir genauso, sehr mulmig. Ja, bei mir nicht, ja. Nein, du hast keine Angst davor? Ja, das kann ich dir erklären, wie mein Vorredner. Ich hatte vor 3-4 Jahren auch die Koloskopie, weil was festgestellt wurde. Und dann hieß es, man ruft mich an nach 2-3 Tagen wegen dem Ergebnis. Ja. Egal, ob gut oder schlecht. Ja. Nach 3 Tagen rief mich keiner an, nach 4 Tagen nicht, nach 5 Tagen nicht, nach 6 Tagen habe ich dann selber mal angerufen. So, und das Ergebnis, nee, es war alles in Ordnung, deshalb haben sie auch nicht angerufen. Da habe ich gesagt, das war die schlimmste Woche meines Lebens. Ich war fix und fertig. Okay, das kann natürlich jeder verstehen, aber du hast jetzt keine Ahnung. Aber jetzt, mein Mann, ich sag, wieso ist das jetzt nicht bei mir? Er sagt, mein Mann auch. Ich sagte, du hast damals eine Woche gewartet. Du kennst jetzt aber schon die Diagnose. Ja? Ich stehe nicht mehr zwischen Tür und Angel. Verstehe. Was soll ich mich jetzt hier ausheulen, mich in der Ecke hängen? Ja, die ich Vernunft. Kann sich ändern. Ja, das stimmt schon. Ich habe es nicht in der Hand. Wie ist denn die Prognose, Marion? Das weiß ich noch nicht. Das weißt du noch nicht. Das weiß ich. Dadurch habe ich die Hoffnung, weil der erste Arzt nach dem CT sagte, ob wir operieren können, weiß ich noch nicht. Muss mehrere Untersuchungen. Und er sagte direkt, sie werden am Mittwoch operiert. Ich mache folgende. Das gibt mir natürlich schon wieder einen kleinen Hoffnungsschimmer. Absolut. Ich mache folgenden Vorschlag. Also zunächst einmal drücken wir dir alle die Daumen für die Operation nächste Woche. Ja, danke. So, und dann würde ich mich sehr, sehr freuen, Marion, wenn du wieder fit bist, so vielleicht Mitte April oder Ende April, melde dich doch bitte nochmal und erzähl uns, wie es dir ergangen ist. Ja, jetzt ist nur, was da auch noch war, ich weiß jetzt nicht mehr, am oder im, in der Motorik, in dem Zentrum, dieser Tumor. So, und da sagte mir meine Hausärztin, bei der ich noch war, das ist dann schon mal gut, dann ist das ziemlich außen, also nicht mittig im Gehirn irgendwo, wo man gut dran kann. Okay, das ist doch schon mal ganz, ganz gut. Und das gibt man natürlich dann auch schon wieder einen kleinen Hoffnungsschimmer. Ja. Liebe Marion, wir drücken die Daumen und ich freue mich sehr, sehr, sehr, wenn wir dann in vielleicht 4 Wochen wieder miteinander telefonieren können. Können wir machen, so, wenn alles gut geht. Alles Gute, wir drücken die Daumen. Ja, ich danke schön. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Und um 1:54 Uhr begrüße ich herzlich den Vincent und der ist 19. Guten Morgen, Vincent. Hi, Jürgen. Hi, darf Vincent. Ich Jürgen sagen? Ja, klar. Ich sage ja auch okay, Vincent cool, zu dir. Ja, also erstmal möchte ich vorab ganz kurz sagen, ich bewundere das, was du machst. Ich finde das großartig. Ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Riesenkompliment ist von einem 19-Jährigen. Das aber, ist absolut ein Kompliment. Vielen Dank, klar. Genau. Also bei mir geht es um eine familiäre Geschichte. Das ist jetzt, also das ist ein familiärer Konflikt, der mich nur indirekt betrifft, aber ich mir selber dabei halt extrem viele Gedanken mache. Erzähl mal. Also die Sache ist folgende, Hauptaugenmerk liegt auf dem Dreieck meine Großmutter, meine Mutter und meine Tante. Mhm. Also in dieser Konstellation Mutter und die beiden Kinder. Genau, die Tante ist die Schwester von deiner Mutter. Genau. Ja, okay. Und da spielen noch mehrere Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel mein alkoholkranker Großvater, aber das ist jetzt eher nebensächlich, weil das betrifft mich nicht so direkt. Mhm. Und zwar ist es folgendermaßen, ich war jetzt ein Jahr im Ausland, also falls dich das interessiert, Australien, Neuseeland, Indonesien und Singapur. Auf jeden Fall hatte ich mit der ganzen Sache nichts zu tun. Ich bin halt nach dem Abi direkt rüber und komme wieder und werde sofort wieder mit dieser ganzen Geschichte konfrontiert. Also und haben die Stress untereinander? Spannend. Ja, genau. Mhm. Ganz genau. Und zwar was für welche? Also meine Mutter ist unheimlich sensibel, meine Großmutter auch. Und meine Tante, also die Schwester meiner Mutter, ist extrem aggressiv. Mhm. Also die versuchen seit Jahren und soweit ich weiß sogar seit Jahrzehnten, versuchen die diesen Streit beizulegen, vor allem halt unseretwegen, also der Kinder wegen. Mhm. Und das hat nie wirklich geklappt. Kannst du sagen, um was es in diesem Streit geht? Ja, natürlich. Also das ist eigentlich eine total banale Geschichte. Es geht um deren Kindheit. Meine Mutter ist 3 Jahre älter und um das Ganze abzukürzen, sie hatte damals ihre eigene Clique, ist ja auch völlig normal, und hat nichts mit ihrer kleineren Schwester unternommen. Und das ist anscheinend für meine Tante ein so enorm ausschlaggebendes Kindheitstrauma, dass sie heute immer noch darüber redet. Genau, und dass ihr komplettes Leben danach bestimmt hat. Dadurch ist sie so gefrustet und so, wie sie halt eben ist, so aufbrausend und so aggressiv. So, und du, was hast du damit zu tun? Ja, genau, da komme ich jetzt ins Spiel. Ich bin der 19-jährige Sohn meiner Mutter. Und die haben halt, ich bin relativ diplomatisch in der Nummer. Ich habe glücklicherweise sehr viel genetisches Material meines Vaters geerbt. Und die haben es schon ganz, ganz oft mit professionellen Vermittlern und, weiß ich nicht, Psychiatern versucht. Und jedes Mal artet das so aus, dass meine Großmutter anfängt zu heulen, meine Mutter anfängt zu heulen, die sich dann wiederum bei mir ausheult und meine Tante irgendwelche Gegenstände durch die Wohnung schmeißt oder meine Mutter schlägt, meine Oma schlägt, halt so in Rage. Und was, ja, ich habe so nicht verstanden, was du jetzt in dem ganzen Gemengelage sollst. Meine Aufgabe soll es sein, jetzt zu vermitteln, als Mediator ach zu agieren, so, mich dazu zu setzen und diesen Streit irgendwie beizulegen. Ah, das, Vincent, gleich spontan, das finde ich völlig absurd. Ich finde es völlig absurd, dass du diese Rolle haben sollst. Das sollen die Frauen verdammt nochmal unter sich ausmachen. Vor allen Dingen deine Mutter und die Schwester. Genau, das ist ja meine Problematik. Da zieht man keinen 19-jährigen Burschen rein, der mit der ganzen Sache von früher überhaupt nichts zu tun hat. Wenn überhaupt, wie du gerade schon gesagt hast, wenn die sich so in den Haaren haben, dann sollen die wirklich zu einem professionellen Psychologen, Psychotherapeuten gehen und mal ein paar Beratungsstunden machen, der das auseinanderfusselt. Aber nicht du. Ich würde mich da völlig rausziehen. Ich würde sagen, komm, das regelt mal alleine. Das ist nicht mein Ding, mein Leben. Da habe ich auch schon mit Freunden drüber gesprochen. Das Problem an der eigentlichen Sache ist nicht nur, dass meine Mutter mich darum bittet, diese Funktion mal einzunehmen, weil die haben das ja mit Therapie und alle möglichen schon probiert und all das hat nicht geklappt. Finde ich, muss ich auch schnell noch sagen, finde ich auch von deiner Mutter nicht klug, dass sie dich da mit reinzieht. Da bist du völlig überfordert. Das kannst du gar nicht leisten, das kannst du gar nicht schaffen. Bist du dir sicher? Ja, ich glaube das. Also wenn du mein Sohn wärst, würde ich dir das gar nicht aufbürden wollen, sowas. Naja, das kommt halt auch in gewisser Hinsicht dann im Umkehrschluss ein bisschen von mir, dass ich mich quasi zur Verantwortung ziehen muss. Achso, du bietest dich quasi ein bisschen sogar an in der Situation. Nee, das nicht. Also ich sag dann zwar nicht direkt nein, aber im Nachhinein, so dieses abends im Bett liegen und das alles nochmal Revue passieren lassen, denkt man sich schon, okay, du bist der Sohn deiner Mutter, du willst denen ja auch helfen, du willst ein angenehmes Klima irgendwie. Und wenn du da Pass auf, Vincent, das tut mir jetzt mega leid. Du hörst im Hintergrund die Musik, wir sind gleich zu Ende. Aber wir rufen dich jetzt gleich nochmal an und führen das noch weiter fort, okay? Ja, super. Da musst du nur auflegen und wir melden uns gleich. Ja. Vincent, mach's gut, ciao. In der Technik heute Nacht Uwe van Wetterei und jetzt gehen wir in eine kleine Osterpause und wir sind wieder da in der Nacht vom 4. auf 5. April. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, schöne Ostern und freue mich auf den 4. April. Bis dahin, tschüss zusammen.